wir machen bei dem Film mit, weil wir uns lebhaft vorstellen können, dass alle Linken und sonstigen Leute da sofort die Gelegenheit ergreifen werden, sich im Fernsehen präsentieren zu lassen und viel zu viele Leute unserer Richtung übervorsichtig sind und natürlich aus diesem Grund misstrauisch sind und deshalb maskieren wir uns und haben gesagt, machen wir einfach mit. Ist halt auch eine billige Werbung für unsere Band. Es ist den Umerziehern nach 45, den alliierten jüdischen Umerziehern nach 45 gelungen, einen Großteil unseres Volkes allen Ernstes über die mächtigen Medien in den Bahn zu treiben, wir wären ewig schuldig, ewig Verbrecher und müssten uns also alle hier am besten in Luft auflösen und jeden noch so kriminellen, verbrecherischen und abschäumigen Ausländer hier mit offenen Händen empfangen und fett füttern. Und wir haben satt. Deutsche Jugend hat satt. Und wir werden diese Herrschaften, vor allen Dingen auch ihre deutschen Knechte, zum Teufel fegen, die Hoffnung habe. Naja, jetzt hört es sich natürlich so ein bisschen wieder doch leider in meinen Ohren parolenhaft an. Ja, wenn man kratzt, taucht ein Jude auf. Es klingt parolenhaft, aber es sind keine anderen. Ich kann nicht sagen, irgendwelche Leute. Dann mache ich mich mit den wilden Demokraten gemein oder mit den Scheinnationalen, die immer irgendwelche Mächte rufen, obwohl doch jeder ganz genau weiß, dass wenn irgendeiner dieser Macht diese Maske auf hätte, dass sie dann so aussehen würde. Aber kennst du persönlich Juden? Ich möchte keine persönlich kennenlernen. Ich sehe die Juden in den Medien, die uns vorgesetzt werden. Da reichen mir schon Stefan Heim und der jüngst leider verschiedene Heinz Galinski. Und ja, ich möchte diese Leute nicht kennenlernen. Nicht, dass sie meine Meinung ändern könnten, aber es gibt einfach Sachen, die sind nicht zu klären und zu besprechen. Ich würde mit einem deutschen Linken mich durchaus unterhalten, aber wenn ich zum Beispiel im Fernsehen Sendungen sehe, wo man sich mit ausländischen Jugendlichen unterhält, zum Beispiel neulich kam was mit irgendeinem Chef irgendeiner Türkengang, mit dem gibt es nichts zu reden. Von ihm aus nicht und von mir aus nicht. Ich will von ihm nur eins und seinen ganzen dubiosen Mitbrüdern da, dass sie hier unser Land verlassen. Die sollen da ja nicht geprügelt, gequält oder sonst was werden, die sollen nur raus. Und der will um jeden Preis hier bleiben. Muss also Leuten wie mir das Rückgrat brechen. Und da gibt es keine Diskussion. Es gibt durchaus mit einem linken Volksgenossen, einem deutschen Volksgenossen, der eine linke Haltung vertritt, eine Diskussionsmöglichkeit. Kann man sehen, wer die besseren Argumente hat und ob man den überzeugen kann. Ja, da wird oft die Frage gestellt, und gerade in Fernsehsendungen und so, damit kennst du überhaupt Ausländer, wenn dann die Kids Kinds hier fragt, die da sitzen? Und dann kommt meistens die Antwort, nein, dann heißt es, na also. Aber ebenso gut könnte ich natürlich die Leute fragen, kennen sie denn Rechten, haben sich mit dessen Argumenten auseinandergesetzt. Das werden die genauso ablehnen und nicht wollen. Es gibt, wie gesagt, mit dem Juden eigentlich nicht viel zu reden. Ich glaube ihm gern, er mag da seinen ganzen Riten pflegen, aber bitte schön da, wo er hingehört. Und das ist noch eine Frage, wo er hingehört. Ob er nämlich ins Land der Palästinenser gehört, das ist noch eine Frage, die ich bezweifeln möchte. Ich weiß nicht, vielleicht auf dem Mondplatz oder so. Immer ein bisschen weiter weg wäre vielleicht besser. Ich bin also voll für die Wiedereinführung der Todesstrafe. Und Nummer eins wären also solche Leute wie Helmut Kohl, habe ich gestern schon gesagt, und die Bundesregierung zum Großteil. Diese Leute haben, die am Tode, am Volkstode unseres Volkes arbeiten. Die haben selber nichts Besseres verdient. Diese kleinen Kommunisten, ja, die würde ich allen Ernstes, jetzt kommt das Klischee, aber das ist es auch. Tatsächlich in Arbeitslager stecken zum Beispiel, guck mal die Autonomen an, die kreischen irgendwas von Arbeiterklasse. Dieses ganze Gesindel hat noch niemals eine Fabrik von innen gesehen. Wie unser einer zum Beispiel, zum Großteil. Und diese Leute werden dann mal als Arbeiter sich betätigen dürfen. Unter Aufsicht. Und nicht mit 35 Stunden Woche. Demokratie ist ein Witz. Demokratie in der Form ist ein Witz. Alles erlauben führt zur völligen Auflösung. Das geht nicht. Der Mensch ist kein Wesen, die Einzelperson ist ja auch kein Wesen, was einfach so für sich existiert. Und siehst du ja schon, wenn ihr jetzt mit eurem Film anreitet bei eurem, was macht denn der? Ist das nicht eine Form von Diktatur? Der wird zu dir sagen, na Alter, also das, was der da gerade erzählt hat, das müssen wir rausschneiden über den guten Helmut Kohl. Das geht nicht. Das ist nämlich der Kanzler und ich will keinen Ärger haben mit meiner Firma. Ist eben eine sanfte Form. Bei uns kämen dann durchaus bei Herren im Ledermantel und würden die Sache regeln. Aber was ist denn besser? Ja, die Heuchelei heute oder eine klare Antwort. Ich sage ihm immer, wem nützt das? Und wir hoffen oder erstreben, dass in unserem Reich der große Mehrheit des deutschen Volkes ein anständiges Leben ermöglicht. Ein Leben in Ehre, ohne die Besudelung der Geschichte und überhaupt des ganzen Volkes, wie heute stattfindet. Ein Leben in Freiheit, da wird also keine Mauer geben, höchstens, dass das hier Sindel von außen nicht rein kann. Und ein Leben ohne Bedrohung abends auf den Straßen, durch freie Wald, ja, irgendwelche Banden der Sindel. Und ob da nun eben ein paar Kirulanten nur unbedingt wollen, das kann nicht das Problem eines Staates sein. Der hat sich immerhin um inzwischen Kernland Europas sind bei fast 100 Millionen. Denn selbstverständlich zählen wir die Bürger der Republik Österreich zu unseren Volkszimmern. Und wir sind etwa 100 Millionen und das können wir nicht in Interessen einer kleinen, möchte gern intellektuellen Schickeria opfern, ein paar verdrehten halbjüdischen Künstlern, die jetzt der Meinung sind, sie müssten uns zeigen, dass wir unbedingt eine multikulturelle Gesellschaft brauchen. Frag doch mal die Leute, die Bürger, geht doch mal an die so ach so verhassten Stammtische und frag doch mal den ganz normalen Bürger, einen ganz normalen Kaff irgendwo, Hassloch, wie die Linken immer am liebsten schreien über diese Dörfer. Frag da mal. Es will sie keiner. Aber nein, wir müssen sie haben, wir sollen sie unbedingt haben, sagen ein paar Politiker, in Anführungsstrichen, die dafür das dicke Geld aus New York, Israel und von diesen Weltherrschaftsregierungen auf jeden Fall bekommen und damit ihr Leben verwirkt haben müssten hier. Und sagen diese Herren Heim und Heiner Miller und wie all diese sauberen Gestalten heißen, deren Ahnen darf wohl alle viel mehr Hakennasen als deutsche Bürger abweisen. Juden erzählen uns also hier, was wir, dieses wundervolle Wort wir, was wir zu tun hätten, da fließen sie sich mit ein. Rassenfremde wissen besser, was uns gut tut, als wir selber. Die hören nicht den Feigennasen an.